Contrabanda es la mejor radio del mundo. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist 91.4 FM. Hallo, wir senden wie immer 2 Stunden jeden Samstag direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer immer weniger freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Es ist Samstag, der 2. Mai 2015. Bienvenidas und bienvenidos. Nächste Woche wird der 8. Mai sein, 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, der Tag des Jahrhunderts, wie die Presse ihn jetzt schon tituliert. Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg offiziell beendet. Aus diesem Anlass gibt es heute verschiedene Beiträge zum Thema aus unterschiedlicher Perspektive. Der Komponist Heiner Goebbels hat ein Werk komponiert, das heißt Wolokolamska Chaussee. Es besteht aus 5 Teilen. Es ist eine Art Symphonie. Es sind 5 Hörstücke nach Texten von Heiner Möller. Wolokolamska Chaussee 1 nennt sich offiziell Russische Eröffnung, nach einem Motiv von Alexander Beck mit Ernst Stötzner und den Megalomaniacs, Musik Heiner Goebbels und Megalomaniacs. Wolokolamska Chaussee 1. Russische Eröffnung! Kilometer Moskau, Moskau, 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau, Moskau. Wir lagen zwischen Moskau und Berlin, im Rücken einem

etwas zu versprechen. Auf bessere Zeiten. Für dich und mich. Für alles, was uns bleibt. Das ist hält, was es verspricht. Auf bessere Zeiten. Für dich und mich. Für alles, was uns bleibt. Das ist hält, was es verspricht. Alles geht vorbei. Ich wünsch, ich hätte das, was ein Adult zum Leben braucht. Ich wünsch, ich hätte das. Ich wünsch, ich hätte das. Was war das Sohn zum Leben braucht? Ich wünschte, ich hätte das. Niemandsland Geschichte. Nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs hören wir heute ein Kapitel aus dem Geschichtsatlas: Europas Verstrickung in das Nazisystem. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus wird nie abgeschlossen sein. Tabuthemen wie die Kollaboration kommen in vielen europäischen Ländern erst seit wenigen Jahren zur Sprache. Spätestens seit den 1990er Jahren wird in Deutschland die Aufarbeitung der Verbrechen des Naziregimes als beispielhaft dargestellt. Dieses Selbstlob lässt leicht vergessen, wie verlogen und zäh sich der Prozess der Aufklärung hingezogen hatte, bis er eine beispielhafte Qualität erreicht hat. Die von den Westalliierten initiierte Entnazifizierung stieß bei der Mehrheit der Deutschen auf heftige Ablehnung. Von Anfang an wurde der Naziterror mit der alliierten Kriegsführung aufgerechnet und damit die Abfolge der Geschichte verdrängt, wie Hannah Arendt 1948 konstatierte. Noch in den 1950er Jahren war die Mehrheit der Westdeutschen der Auffassung, dass der Nationalsozialismus eine gute Sache gewesen sei, die nur falsch umgesetzt worden war. In weiten Bereichen der öffentlichen Verwaltung, der Justiz, der Politik, der Wissenschaft und in den Medien machten ehemalige Nazis in der neu gegründeten Bundesrepublik Karriere und dienten jetzt der autoritär-patriarchalischen Adenauer-Regierung. Diese Kontinuität der Funktionseliten vollzog sich im Rahmen der Westbindung, die auch die Wiederbewaffnung möglich machte, und im Zeichen der Angst vor dem Bolschewismus. Mit der anhaltenden ökonomischen Konjunktur und der Verbesserung der Lebensbedingungen stieg in der Bundesrepublik die Zustimmung zum demokratischen System. Gegen Ende der Adenauerzeit begann sich eine kritische Intelligenz zu regen und eine neue Generation engagierter Studenten forderte von der Elterngeneration, das wahre Ausmaß der Verstrickung der Deutschen in das Nazisystem offenzulegen und das kollektive Beschweigen der Nazizeit zu beenden. Zum ersten Mal erreichten die Fakten über den Massenmord an den europäischen Juden eine breitere Öffentlichkeit, als vor dem Schwurgericht in Frankfurt am Main 1963 die Auschwitz-Prozesse begannen. Es wurde immer schwieriger, den Kreis der Täter auf Hitler und seine engste Gefolgschaft einzuschränken. Doch wie stark das Bedürfnis nach moralischer Selbstentlastung blieb, zeigte sich noch in den 1990er Jahren bei der Auseinandersetzung über die Rolle der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, die den Mythos vom unschuldigen deutschen Soldaten zerstörte. In der DDR vollzog sich nach 1945 eine weitgehende Ablösung der Nazi-Funktionseliten, soweit sie in der vormals russischen Zone verblieben waren. Nazis der unteren und mittleren Ränge, die keine Verbrechen begangen hatten, konnten sich in der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands organisieren, einer strikt von der SED kontrollierten Blockpartei, die Bestandteil der Nationalen Front des demokratischen Deutschland war. Da sich die 1949 gegründete DDR als antifaschistisch-demokratischer Staat verstand, war nach Auffassung der Führungsschichten eine Beschäftigung mit der Nazi-Vergangenheit überflüssig. Jede Kontinuität mit dem untergegangenen Deutschen Reich wurde geleugnet. Daher kamen für die DDR auch Entschädigungszahlungen an die jüdischen Opfer nicht in Frage. Gewiss war für viele Bürger der DDR der Antifaschismus mehr als ein formales Glaubensbekenntnis. Aber im Ganzen gesehen blieb er bloß plakativ und belästigte die Menschen nicht mit kritischen Fragen über die eigene Haltung in der Nazizeit. In den von der Wehrmacht besetzten Ländern im westlichen Europa wurde nach 1945 die Besatzungszeit vom Erlebnis der Befreiung überlagert. Sich zu den historischen Siegern zu zählen, fiel umso leichter, als es in einer Reihe der besetzten Länder, wie in Frankreich, in Italien, nach dem Sturz Mussolinis oder in den Niederlanden, eine breite Widerstands- und Partisanenbewegung gegeben hatte. In Frankreich dominierte die von General de Gaulle gestiftete große Erzählung, nach der es nur eine kleine Zahl von Kollaborateuren gegeben hatte, während das Gros der Bevölkerung gegen die Besatzung gestanden und diese, wo immer möglich, bekämpft hatte. Dabei waren es oft gerade die Widerständler der letzten Stunde, die nach der Befreiung ihren plötzlich entdeckten Hass gegen die deutschen Freunde austobten. Nur wenige der führenden Kollaborateure wurden verurteilt. Gänzlich ungeschoren blieben die Beamtenschaft und die Unternehmer. Erst eine Generation nach Kriegsende wurde gegen große Widerstände damit begonnen, das gesamte Ausmaß der Kollaboration mit Deutschland einschließlich der Hilfsdienste bei der Ermordung der französischen Juden öffentlich zu machen. An die Stelle der Schwarz-Weiß-Legende vom Widerstand der meisten und der winzigen Minderheit der Kollaborateure trat allmählich ein differenzierteres Bild, in dem die Grautöne des Abwartens, des Sich-Einrichtens und des Wegschauens dominieren. Im von der Sowjetarmee befreiten östlichen Europa wurde mit den Nazi-Kollaborateuren rigoros abgerechnet. Ein gesondertes Problem stellte für die neuen Machteliten im sowjetischen Hegemonialbereich der Massenmord an den Juden dar. Schon in der vom 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale 1935 angenommenen Faschismusdefinition hatte der Antisemitismus keine Rolle gespielt. Entsprechend wurden in der Sowjetunion, in Polen, Rumänien und in anderen Staaten die ermordeten Juden nur unter ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeit und ohne jeden Hinweis auf ihre jüdische Identität aufgeführt. Die Überlebenden der Vernichtungslager konnten auf keine staatliche Unterstützung bei der Erhebung von Ansprüchen rechnen. Im Gegenteil, mehrfach wurde der latente Antisemitismus in der Bevölkerung gegen die Zionisten mobilisiert, wie etwa in Polen 1968. Besonders schwierig gestaltete sich die Aufarbeitung der Vergangenheit in den baltischen Staaten, also in Litauen, Lettland und Estland, die nach der Oktoberrevolution ihre Unabhängigkeit erlangt hatten. 1939 wurden sie aber aufgrund der geheimen Zusatzprotokolle im Hitler-Stalin-Pakt dem sowjetischen Einflussbereich zugeschlagen und 1940 von der Sowjetunion einverleibt. 1941, nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, wurden die baltischen Staaten von der Wehrmacht besetzt und 1944 von der Sowjetarmee zurückerobert. Mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 erlangten sie dann die Unabhängigkeit zurück. Nach den Deportationen unter Stalin in den Jahren 1940 und 1941 hatten Teile der Bevölkerung die Okkupation durch Nazi-Deutschland zunächst als Befreiung empfunden. Viele meldeten sich freiwillig zu Schutzmannschaften, die dann häufig mit der Massenexekution von Juden beauftragt wurden. Mitglieder der lettischen Waffen-SS bezogen später Renten aus der Bundesrepublik, während die wenigen jüdischen Überlebenden keinerlei Hilfe erhielten. Viele Helfeshelfer der Deutschen, die Verbrechen auf sich geladen hatten, kämpften anschließend gegen die erneute sowjetische Okkupation und galten später als Helden. Die jüdischen Partisanen hingegen, die unter der deutschen Besatzung gegen die Wehrmacht und die Kollaborateure gekämpft hatten, wurden häufig als Verräter angesehen und bis vor kurzem, wie etwa in Litauen, mit Gerichtsverfahren überzogen. Dieser historische Hintergrund ist die Erklärung dafür, dass die politischen Repräsentanten der drei baltischen Staaten bis heute darauf insistieren, zwischen Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus ein Gleichheitszeichen zu setzen. Nach einer in Le Monde Diplomatique veröffentlichten Statistik gab es zigtausende Helfer, die Nichtdeutsche waren und in der Waffen-SS gedient haben. Die größte Gruppe sind die Niederländer mit ca. 40.000 Mitgliedern, gleichauf mit den Ungarn, ebenfalls 40.000, dann Kosaken, 30.000 mindestens, Ukrainer 30.000, Letten, ebenfalls 25.000, sehr viele Russen, an die 20.000, ebenfalls Bosnier, Kaukasier, Esten, Turkmenen, dann ungefähr 12.000 Kroaten, 12.000 Flamen, 12.000 Franzosen, Georgier, Italiener, Tataren, alle weit über 10.000, dann unter 10.000 Wallonen, Norweger, Dänen, ca. 5.000 bis 6.000 Rumänen und Tschechen, Albaner, Finnen, Serben, Tausende von Bulgaren, etwa 2.000 bis 3.000 Armenier, Kirgisen, Usbeken, dann einige hundert Griechen, einige hundert Spanier, einige hundert Schweden und sogar einige Briten. Zum Schluss noch etwas Literatur zum Thema. Theodor W. Adorno. Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Erschienen 1971 im Suhrkamp Verlag. Ferner empfehlen wir Saul Friedländer, Das Dritte Reich und die Juden, erschienen als DTV Taschenbuch in München 2008. Joachim Perls, Auschwitz in der deutschen Geschichte, Hannover 2010. Ulrike Jureit und Christian Schneider, Gefühlte Opfer, Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart, Klett-Cotta Verlag 2010. Dann Klaus Leggevi, Totalitäre Erfahrung und europäische Erinnerung, das Beispiel Lettland. Es handelt sich hier um ein Radio-Essay, veröffentlicht auf SWR 2. Das Manuskript kann man dort abrufen. Und Monsieur Kleine, Regie Josef Losey, Frankreich-Italien 1976, ein Spielfilm zum Thema. Of Berlin, the von Berlin. Little ghost, why can't you sleep? The daisies grow upon your grave. Streets of Berlin, there are ghosts in Berlin streets. Ein wunderschöner Maitag, jetzt schon weit über 20 Grad, 20 vor 11, Zentrum von Barcelona, es ist der 2. Mai. Strahlend blauer Himmel, kein Lüftchen regt sich. Vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Ein überlebensgroßes Datum. Geschichte und Gericht. Untergang und Befreiung, Katastrophe und Leid, Glück und Unglück. An diesem Tag schien übrigens die Sonne. Aber die Freiheit war kaum zu spüren. Der 8. Mai 1945 ist ein Dienstag. Die Sonne scheint, wie gesagt, im Deutschen Reich, die Natur hat einen friedlichen Tag spendiert. Doch im Licht des Frühlings sehen die Städte noch trostloser aus. Hamburg und Berlin, Bremen und Dresden, Pforzheim und Würzburg sind kokelnde Trümmerlandschaften, in denen die Bewohner herumirren wie Gespenster. Die Toten liegen in Parkanlagen am Straßenrand auf den Bürgersteigen. An Laternen hängen ein paar frisch Gehängte, hingerichtet, als das NS-Regime noch zuckte. Die Sonne scheint, aber es ist still. Dem Schriftsteller Karl Zuckmayer wird es erst später auffallen, aber als er aus dem Exil zurückkehrt nach Berlin, fühlt er sich immer noch wie der einzige Überlebende zwischen stummen Häuserfratzen. Er hört klappernde Holzsohlen, sie gehören zu einem kleinen Jungen, der einen Leiterwagen über das aufgerissene Kopfsteinpflaster zieht. Danach wieder Stille. Das Einzige, was Zuckmayer wahrnimmt, ist sein eigener Atem. Soldaten aus Großbritannien, der Sowjetunion und den USA inspizieren in ihren Panzern und Jeeps das, was übrig geblieben ist vom Dritten Reich. Als ich die vorbeihuschenden Ruinen sehe, die einsamen Gestalten der Bewohner, denke ich, dass man sich schwerlich ein bedrückenderes Bild vorstellen kann, schreibt ein sowjetischer Kriegsberichterstatter nach einer Fahrt durch Berlin. Hitler ist tot seit 8 Tagen. Nazi-Deutschland löst sich auf. Heinrich Himmler tauscht auf einem Bauernhof nahe Flensburg seine SS-Uniform gegen die eines Unterscharführers der geheimen Feldpolizei. Sein Oberlippenbärtchen hat er abrasiert. In seinen gefälschten Papieren steht, dass er nun Heinrich Hitzinger heißt. Der Organisator des Massenmords an den Juden hat sich in den äußersten Norden des Landes abgesetzt, zusammen mit vielen seiner SS- und Polizeioffiziere. Dabei sind auch der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss, Rüstungsminister Albert Speer, SS-Einsatzgruppenführer Otto Ohlendorf und Hitlers Germanisierungsphilosoph Alfred Rosenberg. Sie wollen nicht abwarten, bis sie gefangen genommen werden. Einige versuchen, über die grüne Grenze nach Dänemark zu entkommen, über die Rattenlinie Nord. Nach 5 Jahren, 8 Monaten und 7 Tagen endet der Zweite Weltkrieg in Europa mit der deutschen Kapitulation. 60 Millionen Menschen sind gestorben, Soldaten wie Zivilisten. 6 Millionen sind in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet worden. Auf den Landstraßen sind 10 Millionen Menschen, vielleicht mehr, unterwegs. Häftlinge in den gestreiften Anzügen der Konzentrationslager, Stadtbewohner aus ihren zerbombten Wohnungen, Heimkehrer und Flüchtlinge aus dem Osten, Zwangsarbeiter aus Polen, der Sowjetunion, Frankreich oder Italien. Auf der Suche nach Verwandten, nach Überlebenden, nach dem Zuhause. Auf der Flucht vor russischen Soldaten oder vor ihrer Vergangenheit. Vor 70 Jahren, 8. Mai 1945. In Paris jubeln Hunderttausende auf dem Champs-Élysées. In New York singen und tanzen 500.000 Menschen in den Straßen. In London versammeln sich 200.000 vor dem Buckingham Palace. Die königliche Familie zeigt sich 8-mal auf dem Balkon. Winston Churchill ruft aus: "In unserer langen Geschichte haben wir niemals einen großartigeren Tag erlebt." Und der Schriftsteller Alfred Döblin schreibt im Exil in Hollywood Freunden, dass diese Bestie endlich da liegt, gut. Aber was hat sie angerichtet? Musik. 70 Jahre ist das Kriegsende nun her. 70 Jahre brauchte es, bis ein ehemaliger SS-Mann, der 93-jährige Oskar Gröning, der Buchhalter in Auschwitz war und dem nun in Lüneburg der späte Prozess gemacht wird, seine moralische Mitschuld an den Massenmorden mit Demut und Reue bekennt und sagt: "Ich bitte um Vergebung." 8. Mai 1945 ist der Tag des 20. Jahrhunderts, überlebensgroß und kaum begreifbar. Er ist Geschichte und Gericht, Untergang und Befreiung, Katastrophe und Leid, Unglück und Glück. Das Ende des Bösen, das Jetzt des Ungewissen, im Nachhinein der Beginn der Freiheit. Ein Jahrhunderttag für die Deutschen. Er lässt sich erzählen, weil es historisches Material gibt. Tagebücher, Dokumente und Verhörprotokolle, Memoiren und Monographien. Material über die Täter, über die führenden Nazis, die SS-Massenmörder, die Wehrmachtsgeneräle. Material über die Opfer, über die politisch und rassistisch Verfolgten des Regimes. Material über berühmte Schriftsteller und Schauspieler, von denen manche mitmachten und andere nicht. Salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di questo programma Nimatzland di Contrabanda FM, una radio libera di Barcellona. Ricordati sempre che tu sei ciò che ascolti. Spartacus, 1919, Berlin. O Spree Athen, o wie viel Blut hast du gesehen auf deinem Friedrichsfelde. So manches tapferes Spartakus Blut auf deinem Friedrichsfelde ruht. So manches tapferes Spartakus Blut. Im Januar zur Mitternacht ein stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz und der war eck. Er kämpfte für ein neues Recht, für ein neues Recht. Und mit der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand, die Kugeln weiten um ihn rum. Der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Und dröhnen schießt die Artillerie, doch Spartakus hat nur Infanterie. Granaten schlagen um ihn ein. Die Noske Hunde stürmen Büchsenstein. O Spree-Athen, o Spree-Athen, o wie viel Blut hast du gesehen? O Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión. 24 años. Es Viertel vor eins, mittags, 1. Mai, Platz vor der Kathedrale. Eine große Menschenmenge ist mittlerweile eingetroffen. Die Demonstranten haben sich hier versammelt. Auf der Rednertribüne ein Sprecher der offiziellen Gewerkschaft Comisiones Obreras, CCCO. Das große Motto von diesem 1. Mai in diesem Jahr ist Precarietät es Exploitation. Man könnte das so übersetzen, prekäre Arbeitsverhältnisse sind Ausbeutung. Sehr viele verschiedene Gewerkschaftssegmente, die hier eingetroffen sind, zum Beispiel die Transportgewerkschaft. Angestellte und Arbeiter der Altenpflege fordern würdige Arbeitsverhältnisse, mehr Geld, weg mit den Kürzungen. Dann gibt es sehr viele junge Leute, die in orangenen T-Shirts rumlaufen und für würdige Arbeitsverhältnisse in der Federación Servicios a la Ciudadanía protestieren. Ebenfalls heißt hier das Lemma: prekäre Arbeitsverhältnisse sind Ausbeutung. Überall laufen auch einzelne Personen rum mit kleinen Pappschildern. Da sagt zum Beispiel jemand: Ich biete 2000 Euro für einen ehrlichen Politiker. Ohne Rechte, ohne Zukunft habe ich nichts, hat einer auf seinem Plakat stehen. Dann geht es sehr viel um die Privatisierung des Gesundheitswesens. Ein Thema, das die Menschen erzürnt und aufregt und böse macht, weil man ihnen damit praktisch die Luft zum Arbeiten und zum Atmen nimmt. Zwischendurch sieht man überall Fahnen der Republik, die Fahne mit den rot-gelb-lila Balken, dann Fahnen der anderen großen Mehrheitsgewerkschaft, der UGT. Sehr viele Sprüche gegen die Regierung. Keine Kürzungen im Gesundheitswesen, weg mit den versklavenden Arbeitsverhältnissen, weg mit der Privatisierung für öffentliche Arbeitsverhältnisse, für einen starken, professionellen öffentlichen Sektor, no a la privatización, oferta pública. Die sich hier so lautstark melden, sind die Angestellten und Arbeiter von Movistar. Wir wissen, dass Movistar in den letzten Jahren den Technikern, dem technischen Personal, systematisch die Löhne gekürzt hat und systematisch Leute entlassen hat. Und hier sehen wir eine große Gruppe dieser Arbeiter, die sagen: unbefristeter Streik gegen Movistar. Ein ohrenbetäubender Lärm hier bei den Arbeitern von Movistar Spanien. Der Geräuschpegel ist ungefähr genauso groß wie die Empörung. Dieser junge Mann schreit nach wirklichen Gewerkschaften. Wir brauchen euch Gewerkschaften, helft uns, kommt. Die Gewerkschaften, die da sind, nützen uns nichts. Ich spreche für eine Organisation, die kulturelle christliche Bewegung, Und wir betreiben eine Kampagne Nord-Süd, welche die Gründe anprangert für den Hunger, die Arbeitslosigkeit und die Kindersklavenarbeit. Und am 1. Mai muss gesagt werden, dass das weltweit größte Problem in der Arbeitswelt die Existenz von 400 Millionen Kindersklaven ist. Hier haben wir 400 Millionen Sklavenkinder, das erste Arbeitsproblem auf der Welt. Und hier geht es um internationale Solidarität. Primero de Mayo, hola, tschüss, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Buen día. Estoy aquí en la manifestación del 1 de mayo y miro a la gente y sigo pensando que estamos otra vez en la misma situación que hace muchísimas décadas atrás. Diese junge Frau ist der Meinung, dass wir in der gleichen Situation sind wie vor vielen Jahrzehnten. Y ahora todavía con más fuerza que nunca porque dass sich nicht viel geändert hat für sehr, sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen, besonders für die Migranten, und dass sie zum Beispiel auf die Straße geht, voller Trauer, voller Wut, aber auch voller Hoffnung, und dass sie denkt, es muss doch endlich mal etwas geschehen. Muchas gracias. De nada. Están defendiendo el gobierno. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Están defendiendo el gobierno. No nos están defendiendo. Tenemos que cambiar. Estos sindicatos no es para el gobierno. Estos sindicatos son para los trabajadores. Vamos por ellos. Vamos por ellos. Tenemos que cambiar todo lo que está delante. Y vamos. Es por el pueblo. Es por los españoles. Es por los inmigrantes. Entonces seguimos la lucha. Seguimos la lucha. Vale, gracias. Es ilegal ni un ser humano. Es ilegal ni un ser humano. Es ilegal. Dieser junge Mann hat gegen die offiziellen Gewerkschaften gesprochen. Er hat gesagt, dass die Gewerkschaften die Interessen der Regierung vertreten und nicht die Interessen der Arbeiter. Und zum Schluss hat er das große Motto ausgerufen: Kein Mensch ist illegal. Und er hat natürlich auch gesagt, dass wir richtige Gewerkschaften brauchen. Kathedrale. Hier stehen die südamerikanischen Syndikalisten und Gewerkschafter. La dignidad no tiene fronteras, die Würde hat keine Grenzen. Ein großes Plakat. Dann die Regierung hat den Emigranten den Krieg erklärt. Und wo bleiben die 43? Ein junges Mädchen hält dieses Plakat hoch. Mit wo bleiben die 43 sind natürlich die 43 ermordeten Studenten in Mexiko gemeint. Noch ein Völkermord an den Migranten des europäischen Terrorismus. Diese jungen Leute haben die Sache eigentlich ganz klar. Wir sind keine Kriminellen, wir sind Arbeiter, sagt dieses junge Mädchen. Denn die Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer. Die Fabriken gehören uns. Aus den Weltkapitalisten letzte Schlaf gewinnen wir. Scheiß die Knallweg-Polizisten, die Rote Front und die Schwarze Front sind wir. Wir sind selber stark genug, wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die knallen Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir. wird kämpfen euren Krieg. Jede Schlacht, die wir verlieren, bedeutet unseren nächsten Sieg. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Meist die Knarren der Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind hier. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 2. Mai 2015. Hier beginnt der Katastrophenblock und die kommentierten und gemischten Meldungen im Niemandsland. Moskau, Washington. Nach einigen Wochen relativer Ruhe hat Kiew das Thema russische Truppen im Donbass wieder raus aus der Schublade geholt. Generalstabschef Viktor Muschenko behauptete dieser Tage, sein Land habe Beweise für die Anwesenheit mehrerer russischer Divisionen in der Ostukraine und nannte ihre Nummern. Jeder Skatspieler weiß freilich zu behaupten, Beweise zu haben und sie zu präsentieren, ist zweierlei. Mit diesem Unterschied operierte Muschenkos Präsident schon im Februar auf der Münchner sogenannten Sicherheitskonferenz. Er hielt ein Bündel von Ausweisen in die Kamera, die angeblich russischen Soldaten im Donbass abgenommen worden sein sollen. Mehr als die Außenseiten dieser Dokumente hat freilich kein Außenstehender zu Gesicht bekommen und es stellte sich schnell heraus, dass zu den von Petro Poroschenko stolz präsentierten Dokumenten der Dienstausweis einer 2003 aufgelösten Einheit der russischen Steuerfahndung gehörte. Das Argument verschwand denn auch sehr schnell wieder in der Versenkung. Es wäre ja im Übrigen geradezu eine Verharmlosung der Gefährlichkeit Russlands, ihm zu unterstellen, seine Soldaten mit echten Ausweisen in eine geheime Auslandsmission zu schicken. Hätten die notorischen Passfälscher beim FSB dann auch nicht auch ein paar ukrainische Ausweise beisteuern können? Was im Falle der Ukraine ständig am Rande der Lächerlichkeit steht, machen ihre großen Brüder in Washington vor. Da präsentierte ein Senator aus Oklahoma angebliche Bilder russischer Panzer im Donbass vor einer Hochgebirgskulisse, die es dort schlicht nicht gibt. Der gute Mann hatte sich in Kiew Bilder aus dem russisch-georgischen Krieg von 2008 andrehen lassen. Und jetzt die nächste dieser Bluffnummern. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, eine gewisse Mary Harf, warf Russland vor, das Minsker Abkommen zu verletzen, indem es an der Grenze zur Ukraine Truppen konzentriere. Dummerweise handelt das Minsker Abkommen aber gar nicht davon, was Russland auf seinem eigenen Territorium anstellen oder nicht anstellen soll. Und wenn Washington Moskau beschuldigt, die Aufständischen mit Drohnen auszurüsten, woher hat dann die Ukraine ihre, die gelegentlich über Donetsk abgeschossen werden? Moskau vorzuwerfen, es eskaliere die Lage in der Ukraine, wenn man selbst gerade 300 Fallschirmspringer auf einem westukrainischen Truppenübungsplatz geschickt hat, nämlich US-Fallschirmspringer, um die Faschisten der Nationalgarde auszubilden, ist eine Form der Schutzbe, die sich nur derjenige leisten kann, der keine Beweise braucht, um seinen Worten Taten folgen zu lassen. Es gibt eine schöne Karikatur aus dem vergangenen Jahr. Zwei US-Generäle stehen vor einer Weltkarte, die alle US-Militärstützpunkte mit blauen Sternen markiert. Der eine sagt zum anderen: Unverschämt, diese Russen, wie nah die ihr Land an unsere Stützpunkte gelegt haben. So geht Argumentation im amerikanischen Stil. Das war eine Analyse von Herrn Rainer Lauterbach, Blöffen und Drohen, USA rüsten Ukraine auf, aus der jungen Welt. Die Meldungen vom Tage in 100 Sekunden, übernommen von der Tagesschau. Vielen Dank. Tagesschau in 100 Sekunden. Neue Vorwürfe in BND-Spionageaffäre. So soll der Bundesnachrichtendienst die für den US-Geheimdienst NSA abgefangenen Daten auch selbst genutzt haben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, geht es unter anderem um Telefonate und E-Mails von europäischen Unternehmen im Nahen Osten. BND-Mitarbeiter sollen diese jahrelang begutachtet und ausgewertet haben. Jubelfeiern nach Anklage gegen Polizisten in Baltimore. Auf den Straßen der US-Ostküstenstadt versammelten sich zahlreiche Menschen. Später kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach dem Tod eines 25-jährigen Afroamerikaners hatte die Staatsanwaltschaft gestern ein Strafverfahren gegen 6 Beamte eingeleitet. Unter anderem wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz und Totschlags. Inzwischen mehr als 6.600 Tote in Nepal. Eine Woche nach dem Erdbeben rechnet die Regierung in Kathmandu nicht mehr damit, noch weitere Überlebende in den Trümmern zu finden. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Stylianides, appellierte an die Mitgliedsländer, ihre Unterstützung für Nepal zu verstärken. Erneut Geiseln in Nigeria befreit. Mehr als 230 Frauen und Kinder seien am Donnerstag im Sambisa-Wald im Nordosten des Landes gerettet worden, so ein Sprecher der nigerianischen Armee. Bereits in den vergangenen Tagen hatte das Militär etwa 500 Geiseln befreit. Ausschreitungen in Mailand. Bei Protesten gegen die Weltausstellung ist es gestern Abend zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Vermummte Gegner der Expo hatten Beamte mit Steinen und Brandsätzen beworfen. Wasserwerfer mussten zahlreiche brennende Autos löschen. Das Wetter im Norden und in der Mitte ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden, nachmittags auch im Südwesten mehr Wolken, hier und da Schauer, 9 bis 19 Grad. Ja, das waren die Kollegen von der ARD. Wir bedanken uns. Wir haben diesen Beitrag übernommen. 100 Sekunden, Aktuelles vom Tage. Im Spiegel von dieser Woche, der übrigens als Titelbild eine Trümmerlandschaft in Deutschland hat, der Tag des Jahrhunderts, 8. Mai 1945, wie die Deutschen das Kriegsende erlebten. Ich hatte vorhin aus diesem Artikel großzügig zitiert. In dieser Ausgabe gibt es einen sehr, sehr interessanten, erschütternden Leitartikel von Frau Elke Schmitter. Und aus diesem Leitartikel möchte ich einmal ein großes Stück verlesen, weil ich denke, diese Frau spricht Wahres und Hartes aus. Es geht um die Abwehr der Trauer, warum es wegen des Massensterbens im Mittelmeer keine Proteste gibt. Mindestens 1750 tote Flüchtlinge schon in diesem kurzen Jahr, ertrunken im Mittelmeer. Das europäische Drama, in dem es jetzt hektische Konferenzen gab, ereignet sich seit über 2 Jahrzehnten. Inzwischen sind wohl weit mehr als 25.000 Menschen ertrunken auf ihrer Reise in das gelobte Land, in dem wir leben und das Europa heißt. Europa ist derzeit ganz auf seiner Höhe, wenn es trauert. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo war ein breiter Pariser Boulevard mit Politikern jeder Couleur Arm in Arm zu besichtigen. Bei Gedenkfeiern zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, auf Soldatenfriedhöfen, auf Friedhöfen überhaupt, finden sich unsere Würdenträger stets harmonisch vereint. Auch wenn ein Flugzeug zum Absturz kommt, reisen die Staatslenker und Minister an, um ihre Betroffenheit zu bekunden. Nur bei einem gekenterten Boot im Mittelmeer, ob es nun 366 oder 800 Menschen sind, die da sterben, gibt es kein gemeinsames europäisches Innehalten. In diesem zeremoniellen Kleinmut liegt natürlich eine politische Botschaft. Es sind ja nicht unsere Toten, die da geborgen wurden oder am Meeresgrund liegen, sondern die Fremden, die wir hier nicht wollen. Es gibt aber auch keine Demonstrationen in den europäischen Metropolen, keine Lichterketten und keine Schweigemärsche. Die Abwehr der Trauer lähmt beide Protagonisten dieses europäischen Dramas, die Gesellschaften und die Politik. Allenfalls ein untergründiges Schamgefühl lässt sich bei jenen Politikern vermuten, die nun auf ihre europäischen Kollegen zeigen, die angeblich gute Lösungen torpedieren. Auf eine verquere, verdeckte Weise werden Scham und Schuldgefühl ausagiert in diesem Maßnahmengefuchtel, das Entschlossenheit suggerieren soll. Aber getrauert wird nicht. Denn, so sagt Frau Elke Schmitter, denn diese Menschen zu betrauern wäre gefährlich. Es würde bedeuten, Anteil zu nehmen. Und Anteilnahme verpflichtet zum Engagement für die Lebenden, für diejenigen, die schon hier sind und für die, deren Boote heillos überfüllt, bald in der Dunkelheit ablegen werden. Das war aus dem Leitartikel des Spiegel von dieser Woche von Frau Elke Schmitter. Berlin-Riad. Keine Panzer nach Saudi-Arabien. Die Bundesregierung hat unlängst eine Lieferung von über 200 Panzern vom Typ Leopard 2 nach Saudi-Arabien verhindert. Jawohl, so etwas gibt's auch. Eine gute Meldung. Das Kriegsgerät soll von Spanien an den Golf exportiert werden. Sollte exportiert werden. Die spanische Firma Santa Barbara Sistemas kann die deutschen Panzer in Lizenz bauen. Doch die Regierung in Madrid hat Saudi-Arabien inzwischen eine informelle Absage des Geschäfts zukommen lassen. Man werde sich nicht weiter um ein Zustandekommen bemühen, da Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD dem Export dieser Panzer nicht zustimme, heißt es aus diplomatischen Kreisen. Das saudische Königshaus hatte 2010 in Madrid angefragt, ob eine Lieferung für die saudischen Streitkräfte in Form eines Regierungsgeschäftes möglich sei. Spanien hatte dafür Lizenzrechte und Komponenten in Deutschland erwerben müssen. Der Spiegel hatte die Pläne später aufgedeckt und damit eine heftige Diskussion über die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung ausgelöst. Der Rest wurde am Boden zerstört. Räder müssen rollen für den Sieg. Ciao. Mit Satire und Comedy. Eine türkisch-deutsche Anwältin, Frau Gülsen Celebi, die ist 43 Jahre alt, geht mit pfiffigen Ideen gegen die rechten Dügida-Demonstranten vor, die jeden Montag das Düsseldorfer Bahnhofsviertel lahmlegen, in dem sie ihre Kanzlei hat. Dügida ist der Düsseldorfer Ableger von Pegida. Das sind die Düsseldorfer gegen die Islamisierung des Abendlandes, so nennen die sich. Und wir hatten hier im Niemandsland vor 2 Wochen sehr ausführlich über diese Bewegung berichtet. Es handelt sich da um sehr, sehr stramme rechtsradikale Tendenzen, die sich in Deutschland versuchen durchzusetzen. Seit 5 Monaten arbeite ich, so Frau Celebi, in der Kampfzone. Meine Büros liegen im 4. Stock an der Graf-Adolf-Straße nahe dem Hauptbahnhof. Ausgerechnet unter meinem Fenster fingen die Rechten im Dezember an zu demonstrieren. Die Stadt wird dann weiträumig abgesperrt, kaum jemand kommt noch zum Bahnhof durch. Sehr ärgerlich. Dügida, so sagt Frau Celebi, beleidigt die Düsseldorfer. Wir sind keine braune Stadt. Aber wir wehren uns. Ich habe mir ein Megafon angeschafft und wenn die Nazis loslegen mit ihren ausländerfeindlichen Sprüchen, rufen wir Nazis raus. Wir gehen mit Satire und Comedy gegen sie vor. Zuletzt hatten wir 5 Hitlerbilder aufgehängt. Darauf schießt er sich in den Kopf. Darunter haben wir geschrieben, Follow your leader. Inzwischen feiern wir jeden Montag ein Straßenfest, angemeldet bei der Stadt. Eine Gedenkkundgebung mit kostenlosem Tee, Musikgruppen und gemeinsamem Plakatemalen. Die Demostrecke der Rechten wurde dadurch kürzer. Ich werde seither beschimpft und sogar mit dem Tode bedroht. Natürlich habe ich Angst und bin vorsichtiger geworden, lasse mich abends von meinem Freund abholen. 1933 haben sich zu wenige Menschen gewehrt. Wir alle wissen, wo das geendet hat. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Begin geht nicht und der Messias kommt nicht. blicken wir in die Presse im Internet. Ich habe hier die Seite der Jungen Welt aufgeschlagen. Hamburg sieht rot, Klasse gegen Klasse. Ein großes Transparent trägt der Demokopf da vor sich her. Aber die Schlagzeile lautet: Reiterstaffel gegen Mai-Demo. Hamburg. Polizei löst revolutionäre 1. Mai-Demo auf. Kurz nach dem Beginn einer linken Demonstration zum 1. Mai ist es am Freitagabend in Hamburg zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Wegen fortgesetzter Straftaten aus dem Aufzug heraus, so die Nachrichtenagentur dpa, wurde die Kundgebung der etwa 700 Demonstranten unter Einsatz einer Reiterstaffel aufgelöst. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben den Zug schon wenige Meter nach Beginn im Stadtteil St. Pauli gestoppt, weil sich Teilnehmer vermummt hatten. Auf die Beamten sollen auch Böller und Gegenstände geworfen worden sein. An einer zweiten Demonstration im Stadtteil Altona beteiligten sich bis zu 1000 Menschen aus dem linken Spektrum. Auch dort wurden gleich zu Beginn des Marsches Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizei rückte mit Wasserwerfern an und stoppte die Demonstration kurzzeitig. Bereits am Nachmittag hatten in Hamburg mehr als 7000 Menschen gegen die Flüchtlingspolitik des Hamburger Senats demonstriert. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl natürlich wie immer auf die Hälfte. In Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstücke einzuführen. Diese Meldung ist streng vertraut. Dann gibt es eine Schlagzeile in der Jungen Welt. Kompatible Kriegstechnik, US-Armee und Bundeswehr probten in Sachsen-Anhalt für den Ernstfall. Vermehrt Truppenbewegungen in Ostdeutschland zu verzeichnen. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Die USA ziehen Truppen in der Region zusammen. Immer öfter passieren Soldaten der mächtigsten Militärnation auf ihrem Weg ins Baltikum, den Osten Deutschlands. Nicht nur das. Auf dem Truppenübungsplatz Altmark des Gefechtsübungszentrums Gütz in Sachsen-Anhalt probten in dieser Woche 120 US-Rekruten gemeinsam mit ebenso vielen Bundeswehrsoldaten den Ernstfall. Damit halten sich dort erstmals in der über 80-jährigen Geschichte des rund 270 Quadratkilometer großen Militärareals amerikanische Truppen auf. Und, wie die Bundeswehr andeutete, wird es solche Übungen nun öfter geben. Nach Informationen der Jungen Welt handelt es sich um eine Kompanie aus Fort Stewart im US-Bundesstaat Georgia. Diese gehört zu einem 3000 Mann starken Kontingent, das die USA in den baltischen Staaten einsetzen wollen. Der deutsche Brigadegeneral Hartmut Renk sprach gegenüber Reportern des MDR Sachsen-Anhalt von einer Experimentalübung. Man habe herausfinden wollen, ob amerikanische und deutsche Waffensysteme sowie die jeweilige technische Ausstattung miteinander kompatibel sind. Das Kriegsgerät müsse aufeinander abgestimmt sein und harmonisieren und so weiter. Die ersten Übungen hätten dies bereits bestätigt. Dies sei ein Meilenstein zur Festigung der NATO-Allianz. Der Chef der amerikanischen Militärs, Patrick Kinsman, betonte gegenüber Reportern des MDR Sachsen-Anhalt, dieses Training sei sehr wichtig vor dem Hintergrund der Krise in der Ukraine. Es sei ein Beispiel dafür, wie die NATO-Verbündeten überall in Europa ihre Einsatzbereitschaft erproben. Kinsmans Angaben zufolge ist seine Kompanie derzeit im bayerischen Grafenwöhr stationiert. Von dort reiste sie am Montag zu dem viertägigen Manöver. Was man im Westen gewohnt ist, Ami-Truppen bewegen sich wo und wie und wann sie wollen, sorgt im Osten der Republik nicht ohne Grund für Wirbel. Laut des 1990 zwischen den alliierten Siegermächten der BRD und der DDR abgeschlossenen 2+4-Vertrages, der den Weg zum Anschluss ebnete, dürfen US-Truppen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR weder stationiert noch dorthin verlegt werden. Allerdings ist darin das Abhalten von Manövern nicht explizit untersagt. Das hat die US-Armee auch lange nicht getan. Dies ist jetzt vorbei. Großer Aufmacher in der Jungen Welt, Zehntausende trotzen dem Regen, 1. Mai in der Schweiz, Gewerkschaften fordern Rentenerhöhung, Linke zeigen sich solidarisch mit den Kurden in Syrien, ein großer Artikel. 1. Mai in Venezuela, Präsident Maduro kritisiert mangelndes Bewusstsein der Arbeiterklasse, Mindestlohn um 30% erhöht, Arbeiteroffensive für Sozialismus. Negativnachrichten natürlich aus der faschistischen Türkei. Klerikale Faschisten regieren dieses Land. Es gab einen Belagerungszustand in Istanbul, der 1. Mai in der Türkei. Polizei setzt Demonstrationsverbot für Taksim-Platz mit brutaler Gewalt durch. Wer hat die Gewaltszenen nicht gesehen im Fernsehen? Dann Krieg in Arabien. Saudi-Arabien verübt neue Luftangriffe auf jemenitische Städte. Besonders die jemenitische Hauptstadt Sanaa ist betroffen. Mindestens 14 Menschen wurden getötet. Zahlreiche Zivilisten natürlich. Eine Nachricht hier aus Spanien. Der Mitbegründer von Podemos ist zurückgetreten. Einer der Mitbegründer der linken Partei Podemos, Juan Carlos Monedero, hat überraschend seinen Rückzug verkündet. Der 52-Jährige begründete den Schritt am vorgestrigen Donnerstag mit Meinungsverschiedenheiten über die politische Ausrichtung. Er habe seine Entscheidung dem Parteichef Pablo Iglesias mitgeteilt, schrieb Monedero im Kurzbotschaftsdienst Twitter. Es gebe Spannungen im Herzen von Podemos, sagte er dem Radiosender Cable zur Begründung. Schauen wir auf den Spiegel. 1. Mai, Krawalle. In Hamburg flogen Böller, in Berlin blieb es ruhig. Man sieht hier ein paar Fotos. In Hamburg kam es laut Polizei bei zwei Demonstrationen, wie gerade auch in der Jungen Welt berichtet, zum 1. Mai zu Ausschreitungen. Beamte wurden mit Steinen und so weiter beworfen und Feuerwerkskörper flogen ihnen entgegen. In Berlin gab es, einem Polizeisprecher zufolge, zwar vereinzelte Zwischenfälle wie Steinwürfe, insgesamt sei es aber verhältnismäßig ruhig geblieben. Die Proteste in Berlin verliefen also weitgehend friedlich. Laut Polizei beteiligten sich etwa 18.000 Menschen an der traditionellen Demonstration zum revolutionären 1. Mai. In Wahrheit waren es aber weit über 30.000, wie die Organisatoren auch mitteilten. Der Protestmarsch, der sich in diesem Jahr insbesondere gegen steigende Mieten und die aktuelle Flüchtlingspolitik richtete, startete im Stadtteil Kreuzberg, wie immer. Die Polizei war mit mehr als 6.000 Beamten im Einsatz. Die revolutionärste 1. Mai-Demo war in früheren Jahren in Berlin Ausgangspunkt teils heftiger Krawalle. Zuletzt verliefen die Veranstaltungen aber ruhiger. Auch eine Demonstration linker Gruppen in der Walpurgisnacht zu Freitag war weitgehend friedlich verlaufen. Nur vereinzelt zündeten Demonstranten Feuerwerkskörper. Durch einen Steinwurf wurde nach Polizeiangaben ein Beamter leicht verletzt. 15 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Weitere Schlagzeilen aus dem Spiegel von dieser Woche. Man nennt sich schon Martina Luther King. Die Anklagen im Fall Freddie Gray stehen. Für viele kam es überraschend. Im Fall des in Polizeigewahrsam getöteten schwarzen Freddie Gray wurden 6 Cops angeklagt. Tausende bejubelten die Entscheidung der Staatsanwältin Marilyn Mosby. Doch die Probleme seien damit nicht gelöst. So heißt es hier im Spiegel. Dann natürlich die BND-Affäre, die wird zum Fall für die Justiz. Mittlerweile wird es selbst den engsten, unterwürfigsten Verharmlosern der amerikanischen Spitzelaffäre doch ein bisschen zu bunt. Wie sehr half der Bundesnachrichtendienst BND dem US-Geheimdienst NSA bei der Spionage gegen europäische Regierungen und Unternehmen? Diese Frage beschäftigt jetzt auch die deutsche Justiz. Gegen Bürger ist ihnen ja egal, aber jetzt geht es gegen sie selber und gegen ihre Unternehmen, das heißt auch gegen ihre Profite. Und da schäumt nun doch ein bisschen Wut hoch. Ein Sprecher bestätigte am Freitag, wonach die Bundesanwaltschaft einen entsprechenden Prüfvorgang eingeleitet hat. Das ist erstmal noch gar nichts. Untersucht werde, ob der Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt, die in die Zuständigkeit der Behörde fällt. Diese ist unter anderem für die Strafverfolgung von Spionage und Landesverrat zuständig. Fassen wir mal kurz zusammen, was passiert war. Am Donnerstag vergangener Woche war bekannt geworden, dass der US-Geheimdienst NSA den BND offenbar über Jahre mit tausenden fragwürdigen Zieldaten für Abhöraktionen beliefert hatte. Das heißt, eine Art Hilfsorganisation der USA, das heißt eigentlich Landesverrat. Ich weiß nicht, ob es in der deutschen Verfassung einen Paragraphen Landesverrat gibt, der, sagen wir mal, solche Fälle hart bestraft. Es müsste es eigentlich geben. Jedes Land hat das. und mal gucken, ob die Richter sich trauen, da etwas zu machen. Die Amis werden sie nicht anklagen, das weiß man, das ist bekannt, gegen die tun sie nichts, die können so viel Straftaten begehen, wie sie wollen, auf deutschem Boden, auf ausländischem Boden, aber die Zulieferer, das heißt die sogenannten Verräter, wenn man mal in ihrer eigenen Logik spricht, die müssen doch irgendwie zu packen und zu bestrafen sein. Auch aus der Opposition kam der Ruf nach juristischer Aufarbeitung des Skandals. Das ist politische Spionage und Wirtschaftsspionage und als Landesverrat strafbar. Das sagte Linken-Fraktionschef Gregor Gysi dem Mannheimer Morgen laut einer Vorabmeldung. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter äußerte in der Passauer Neuen Presse den Verdacht, die Späh-Affäre könne sich noch ausweiten. Es steht zu befürchten, dass da noch weitaus mehr Dinge ans Tageslicht kommen als bisher bekannt. Zuvor hatte bereits der Luftfahrtkonzern Airbus angekündigt, wegen des Verdachts auf Industriespionage Strafanzeige zu stellen. Nach Informationen des Spiegel erhärtet sich der Verdacht, dass Airbus ein langjähriges Ausspähziel der englischsprachigen Geheimdienste, der sogenannten Five Eyes, war. Klar, ist eine Konkurrenz für Boeing. Bei der Suche nach neuen Observationszielen wurde ein deutscher Airbus-Mitarbeiter als Treffer markiert. Der Mann ist für die Beantragung von Rüstungsexportgenehmigungen bei der Bundesregierung zuständig. Gut, der Fall ist auf dem Tisch. Es gibt Proteste. Der Skandal ist ungeheuerlich. Und wir werden sehen, wohin das führt, ob es wirklich zu Anklagen, Festnahmen und zu Konsequenzen kommen wird oder nicht. Dann noch eine verblüffende Meldung, die müssen wir auch noch kurz bringen. Gauck ist für eine Wiedergutmachung an den Griechen. Bundespräsident Joachim Gauck hat sich offen gezeigt für eine Wiedergutmachung deutscher Kriegsverbrechen in Griechenland. Wir sind ja nicht nur die, die wir heute sind, sondern auch die Nachfahren derer, die im Zweiten Weltkrieg eine Spur der Verwüstung in Europa gelegt haben, unter anderem in Griechenland, worüber wir beschämend lange wenig wussten, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Es sei richtig, wenn ein geschichtsbewusstes Land wie unseres auslotet, welche Möglichkeiten von Wiedergutmachung es geben könnte. Die neue griechische Regierung drängt auf Reparationen in Milliardenhöhe. Die Bundesregierung sieht solche Forderungen allerdings 70 Jahre nach Kriegsende als erledigt an. Gut, meine Damen und Herren, hiermit endet offiziell der Niemandsland-Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 2. Mai 2015. Chaussee 2, bald bei Moskau. Nach 7 Tagen Schlacht um Moskau war mein Bataillon noch eine Kompanie stark zersprengt. Die Division, der Stab, wer weiß wo. Die Deutschen überall und nirgends. Wir marschierten durch den Wald wie blinde Hühner. Wo kämpft die Division? Wo stehen die Deutschen? Nachts Bodenfrost und raureif früh. Er fiel als Regen von den Bäumen und vom Helmrand, wenn mittags überm Wald die Sonne stand, tränkte die Uniform, das Marschgepäck und wurde Schlamm, der an den Stiefeln klebte. Der Sanitätszug war die einzige Last, die langsam leichter wurde jeden Tag. Ein Toter mehr und schwerer auch, wenn leichter mit jedem, der uns keine Last mehr war. Und keine Spur von Freund und Feind, nur Wald.

a perfume as of a sweet tomorrow. That's when you realize at last they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin out of the ruins of Berlin. In der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les avant-fleurs parfument ton chemin. In Arasvalina, Berlina, Natschnationovaya Vesna. Die Blumen wieder zu blühen, und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les arbres en fleurs parfument ton chemin. In Arras, Valina, Berlina, Nationalhymne. Mittlerweile rückt der Uhrzeiger auf 12 Uhr zu. In 10 Minuten wird dieses Niemandsland zu Ende sein. Bis dahin noch ein bisschen Musik. Ein paar Informationen zur aktuellen Indie-Rock-Musik aus Deutschland. Die Gruppe Tokotronic ist mit einem neuen Album an die Öffentlichkeit getreten. Gestern war der große Erscheinungstag. Das Rote Album heißt es. Es ist das 11. Album und Kritiker sagen, es sei ein Lexikon der Liebe geworden. Die rote Phase ist angebrochen, schreibt voller Jubel die Taz im Reiche Tokotronic. Sie beginnt mit einer klingenden Bassgitarre und etwas Hall, einem treibenden Schlagzeugbeat, Snare Drum und Hi-Hat Becken sehr reduziert. Dann zackiger, fast staccatoartiger Gesang, in sanfte Chöre mündend. Ba-ba-ba-ba-ba. Mit einem Prolog läuten Tokotronic ihr neues Album ein, dessen Cover 100 Jahre nach Malevich ein schlichtes Viereck in roter Farbe zeigt. Dass die tokotronische Farbenlehre 13 Jahre nach dem weißen Album nun bei Rot angekommen ist, ist nicht unbedeutend. Bereits im Video zum Prolog variiert die Band die Farbmotivik. Man folgt darin einer Frau, die herumirrt, sich zurückzieht, später einsam in der fremden Stadt herumstreunt. Du zitterst noch und hörst in dich hinein. Was könnte das Ereignis sein? Singt Dirk von Lovtsov. Dazu ein blutroter Himmel breitet sich vor der Protagonistin auf. Dazu leuchtet der gesungene Vers in Rot auf. Liebe wird das Ereignis sein. Ziehen uns nicht. Wir sind Babys. Die Welt aus der Sicht von Teenagern. Das Thema der aktuellen Single Die Erwachsenen aus dem neuen Tokotronic-Album. Für den Text ließen sie sich von einem kleinen Kind inspirieren. Ja, früher hat mein Sohn immer Als er noch ziemlich jung war, hat er immer gesagt, das kann ich noch nicht, weil ich bin doch ein Baby, hat er gesagt. Und das hatte sich, glaube ich, immer diese, hat Dirk irgendwie schon auch vor langer Zeit diesen Spruch irgendwie aufgeschnappt, so als Ausrede, dass er nichts machen muss oder so, weil er noch ein Baby ist. Man kann den Erwachsenen nicht trauen. Auch weil es darin oft um die Liebe geht, haben sie ihre neue Platte Das Rote Album getauft. Anstatt die Stücke wie sonst vorher zu proben und dann live im Studio aufzunehmen, spielten sie diesmal die Instrumente einzeln ein. Das Schöne bei so einer Art Produktion ist, man ist ja schon überrascht, weil ich weiß ja dann noch gar nicht, was wird denn Arne dafür für ein Schlagzeug spielen. Und das ist schon der Zauber, den die Band dann ausmacht, oder Rick für eine Gitarre oder Jan für einen Bass. Dass man auch, man ist ja auch überrascht dann, davon, was dann passiert. Wir sind hier nicht in Seattle und werden es auch niemals sein. 1993, Bandgründung in Hamburg, noch als Trio. Mit Schrammelakkorden und sloganhaften Texten werden Tokotronic zur Underground-Größe und pflegen gutes Benehmen. Es gibt viele Leute, vor allem junge Leute, die verwechseln irgendwie, weil die meinen, Höflichkeit ist entweder nicht cool oder sie denken, Höflichkeit ist so verlogen, aber ich glaube das nicht. Das kann man schon beides, alles miteinander in Einklang bringen. Ja, das glaube ich auch. Was du auch machst, mach es nicht selbst. Was du auch machst, mach es nicht selbst. Bald landen die Indie-Rocker mit jedem Album in den deutschen Top Ten. 2010 erobert Schall und Wahn die Chartspitze. Auch nach 11 Longplayern haben Tokotronic heute noch nicht genug. Und dann gibt es schon immer den Wunsch, dass man eben sagt, okay, das Album davor, das ging jetzt ein bisschen vielleicht sehr, oder jetzt gar nicht, weil man es so schlecht findet, aber wenn man denkt, das ist vielleicht doch nur eine Facette dessen, was man als Mensch so ist und wie man sein möchte und dann auch als Band. Und dann gibt es bei mir immer den Wunsch, das Bild wieder gerade zu rücken. Du schreibst, du lernst deinen Hass zu tanzen in der Schule der Extravaganzen. Du schriebest die Diplomarbeit über Empfindlichkeit. Bilder aus Kalifornien im Clip zu Prolog, der Vorabsingle zum roten Album von Tokotronic. Dass den Kritikerlieblingen eines Tages die Lust am Musikmachen vergeht, davor haben sie keine Angst. Dass man irgendwann mal eines Tages aufwacht und denkt irgendwie, eigentlich interessiere ich mich nicht mehr für Musik, aber das ist halt mein Job und dann, ich muss halt weiter Stücke schreiben oder sowas, dann würde man, glaube ich, echt ein Problem haben. Aber bisher ist es immer so, man wacht jeden Tag auf und man liebt halt Musik, man hört es halt gern und es gibt immer Sachen, die man gerne ausprobieren möchte. Wir sind parallel zum neuen Album erscheint im Mai eine kommentierte Sammlung von Fotos, Rezensionen und Songskizzen aus dem Archiv der Band. Im Sommer stürmen Tokotronic dann die Festivals, im Herbst gehen sie auf Hallentour. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Ich möchte mich verabschieden von allen Hörerinnen und Hörern. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Machen Sie wunderschöne Dinge an diesem Wochenende, nützen Sie es aus, werden Sie und bleiben Sie glücklich. Tschüss, Agur, Adeo, bis nächste Woche. Ab Dienstag etwa im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org und nächsten Samstag wieder live hier auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona im Großstadtbereich zu hören. Tschüss! Ja, ich sag irgendwann mal eines Tages, da nehm ich all meine Spatis und schmeiße Party wie Hugh Hefner, nur viel größer und viel besser. Ja. Yeah. Und du, du bist nicht eingeladen. Du bist nicht eingeladen. Ja. Yeah. Party kommt ins Guinness Buch und Brangelina serviert Fingerfood. Ich hab den Swimmingpool und den Rolls Royce drin und ich sitze da und lach mir ins Fäustchen. Denn du bist nicht eingeladen. Du darfst noch nicht mal einen Flyer haben. Ja, noch einmal dekadent sein, auch ohne Welthit. Ich miete nen Palast mit Adblick, mit nem Schlosspark und nem Privatstrand und nem Konzert von Beyoncé und Daft Punk, ey. Yeah. Und du bist nicht eingeladen. Du bist nicht eingeladen. Komplette Wolfpack und Mike Tyson und riesige Buffets mit deinem Leibspeis. Am nächsten Morgen fliegen wir nach Ibiza. Alle außer dir, blöder Wichser. Denn du bist nicht eingeladen. Du darfst auch nicht mal einen Flyer haben. Contrabanda es la mejor radio del mundo.